that we here in Brazil, I mean, we people. Ich meine uns hier, Leute. We have navigated so perfectly through the pandemic, proving to people that alone can be done. Wir sind so perfekt durch die Pandemie navigiert und haben den Menschen bewiesen, dass es möglich ist, alone zu leben. We opened our school of the prophetic and supernatural at the very beginning of the pandemic. Wir haben unsere Schule des prophetischen und übernatürlichen gleich zu Beginn der Pandemie eröffnet. Uns wurde gesagt, dass wir es nicht machen können. Man sagte uns, sie würden die Polizei rufen und wir bekämen Ärger. Weißt du, was ich tat? Ich und Daniel, wir haben uns positioniert. Das haben wir gesagt. Erstens, wir schließen die Schule nicht. Das taten wir auch nicht. Wir sagten das jedem Schüler. Wenn du eine Maske tragen möchtest, steht es dir völlig frei, dies zu tun. Niemand wird dich verurteilen. Wenn du keine Maske tragen willst, dann lass es bleiben. Niemand wird dich verurteilen. Wir bestanden also darauf, alone zu leben. Du, der du eine Maske tragen willst, verurteile nicht, und du, der du keine Maske tragen willst, verurteile auch nicht. Wir hatten Versammlungen mit 160, 170 Leuten, da handelten wir genauso. Einige trugen Masken, andere nicht. Ich bestand immer darauf, dass wir uns gegenseitig nicht verurteilten. Und wir hatten so eine schöne Einheit, nicht wahr? Und schau mal. Dann kam die Impfung. Und da fingen die Christen an, einander zu verurteilen. Weil wir glauben, dass Gemeinde ein Gebäude ist, ein Programm, eine Ideologie, eine Theologie. Das ist es nicht. Als der Impfstoff herauskam, sagte ich, keiner wird den anderen verurteilen. Allelong, verurteile nicht, allelong. Das heißt, verurteilt einander nicht. Das war wahrscheinlich eines der meistgesprochenen Sätze aus Daniels Mund über einen langen Zeitraum hinweg. Er sagte immer, ich werde nicht über dich urteilen. Erinnerst du dich daran? Er sagte immer, ich werde nicht über dich urteilen. Nicht über dich urteilen. Warum kann die Gemeinde so etwas Einfaches nicht lernen? Allelong ist der Schlüssel, Leute. Denk also darüber nach. So viele Menschen in der Gemeinde wollen nur mit denen zu tun haben, die das gleiche denken, das gleiche glauben und mit den gleichen Dingen einverstanden sind. Wenn ihr also dasselbe glaubt und euch gleich verhaltet, muss euch niemand mehr sagen, dass ihr nicht urteilen sollt. Denn du richtest die Menschen, die mit dir übereinstimmen, sowieso nicht. Deshalb sollten wir lernen zu leben, ohne einander jemals zu verurteilen. Das ist die Gemeinde, der ich gerne angehören würde. Schau dir Römer 15, Vers 7 an. It says, receive one another, just as Christ also received us to the glory of God. Da steht, nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Again, the word here, receive, one another, it means alone. Auch hier bedeutet das Wort einander, allelong. How did Christ receive you? Wie hat Christus dich angenommen? I'm going to receive you, but first clean yourself up. Ich werde dich annehmen, aber reinige dich zuerst. That way, no. So nicht. With this attitude, no. Nicht mit dieser Einstellung. Nicht in meinem Haus. Wenn du also willst, dass ich dich annehme, musst du dein Leben in Ordnung bringen. Gott hat dich in Christus Jesus angenommen. Das heißt, Jesus hat für dich bezahlt, damit du angenommen werden konntest. The Bible says that's exactly how we need to receive one another. Die Bibel sagt, dass wir einander genauso annehmen sollen. Ich werde nie vergessen, wie Gott zu mir sagte, versuche nicht, den Fisch zu säubern, bevor du ihn gefangen hast. after you caught them, don't clean them either. That's my job. Und nachdem du ihn gefangen hast, reinige ihn auch nicht. Das ist meine Aufgabe. So think about this. Also denke darüber nach. Wir wollen den Fisch säubern, damit er angenommen werden kann. So handelt Gott aber nicht. Was wäre, wenn die Gemeinde eine Gruppe von Menschen wäre, die einander annehmen würden? Look at Romans 15, verse 14. Schau mal Römer 15, Vers 14. Now I myself am confident concerning you, my brethren, that you also are full of goodness, filled with all knowledge, able to admonish one another. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Here is another word, Greek, allelon. Hier ist wieder das griechische Wort allelon. My goodness, how do, have I seen this Bible verse abused and misused? Meine Güte, wie oft habe ich schon erlebt, wie dieser Bibelvers missbraucht und falsch verstanden verwendet wurde. The Bible says we need to admonish one another. Du weißt, die Bibel sagt, wir sollen uns gegenseitig ermahnen. What you're doing is wrong. Was du tust, ist falsch. Let me admonish you. Lass mich dich ermahnen. Look, first of all, that's not what it means. Erstens, das ist es nicht, was damit gemeint ist. Secondly, it's taken out of context. Zweitens, er wird aus dem Zusammenhang gerissen. Thirdly, it doesn't say the leader admonishes the one that's underneath. It says one and other. Drittens heißt es nicht, dass der Leiter denjenigen ermahnt, der unter ihm steht. Es heißt einander. I am admonishing you, you admonishing me. Das heißt, ich ermahne dich, du ermahnst mich. Doch schauen wir uns den Kontext an. First of all, you're full of goodness. Zunächst einmal seid ihr voll von Güte. Then you're filled with all knowledge. Dann seid ihr erfüllt mit aller Erkenntnis. And only then do you admonish one another. Und erst dann ermahnt ihr einander. Wenn ihr also nicht voller Güte seid, denkt nicht einmal daran, einander zu ermahnen. Wenn du aber voller Güte bist, würde ich gerne von dir ermahnt werden, weil es gut für mich wäre. You know, this whole hierarchy thing where the guy on top admonishes the guy on the bottom is so destructive and so abusive. Diese ganze Hierarchie, bei der der Oberste den Untersten ermahnt, ist so destruktiv und missbräuchlich. But where the church actually is filled with goodness, filled with knowledge and learns to admonish one another, we grow together to become more like Jesus. Aber wo die Gemeinde tatsächlich von Güte und Erkenntnis erfüllt ist und lernt, sich gegenseitig zu ermahnen, wachsen wir zusammen und werden Jesus ähnlicher. Jump a little bit back to Acts chapter 2, verse 44. Gehen wir zu Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 44. I really, really like that. Das gefällt mir sehr gut. Acts 2:44, there's another Greek word allelon, and it actually talks about the early church. In Apostelgeschichte 2:44 gibt es ein weiteres griechisches Wort allelon, das sich auf die frühe Gemeinde bezieht. They were together and had all things in common and sold their possession and their goods and divided them among all as anyone had need. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie untereinander, je nachdem einer bedürftig war. Sie praktizierten das einander. Es ist sehr interessant. Das klingt, als wolle Gott, dass die Gemeinde eine Art Sozialverein ist. Aber das ist es ganz und gar nicht. Schau dir erst einmal an, was dort steht. Dass sie unter allen teilten, je nachdem, was jeder brauchte. But if you actually study through the whole New Testament and especially the Book of Acts. Aber wenn wir durch das gesamte Neue Testament und besonders durch die Apostelgeschichte gehen, the truth that everybody gave according to their ability and everybody got according to their need. That's the true allelon. Lesen wir, dass jeder nach seinen Möglichkeiten gab und jeder bekam, was er brauchte. Das ist das echte allelon. So what have I experienced many times, and that's the church that we started in the very beginning too. Das habe ich schon oft erlebt, auch in der Gemeinde, die wir ganz am Anfang gründeten. That there are a whole bunch of people that are lazy, that won't want to work, and then they quote this Bible verse to me. Es gibt einen ganzen Haufen Leute, die faul sind und nicht arbeiten wollen, und dann zitieren sie mir diesen Bibelvers. You have to take the Bible as a whole. Du musst die Bibel als Ganzes betrachten. So we taught these people. Also lehrten wir diese Leute. If you come here and quote this Bible verse to me and says, "Hey guys, everybody give me food," that's not allelon. That's only others to ones. Wenn du hierher kommst, diesen Bibelvers zitierst und sagst, "Hey Leute, gebt mir alle zu essen," dann ist das nicht allelon.